In diesen Kontext gehört auch die Passage von Björn Höckes berüchtigter Rede vom 17. Januar 2017 bei einer Veranstaltung der Jungen Alternative, JA, im Ballhaus Watzke. Die Rede ist auf YouTube hochgeladen und der Tagesspiegel hat sie am 19. Januar 2017 abgedruckt. Hier sagt Höcke deutlich, was er mit der 180-Grad-Wende meint. Zitat: Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Applaus. Wir brauchen so dringend wie niemals zuvor diese erinnerungspolitische Wende um 180 Grad, liebe Freunde. Wir brauchen keine toten Riten mehr in diesem Land. Wir haben keine Zeit mehr, tote Riten zu exekutieren. Wir brauchen keine hohlen Phrasen mehr in diesem Land. Wir brauchen eine lebendige Erinnerungskultur, die uns vor allen Dingen und zuallererst mit den großartigen Leistungen der Altvorderen in Berührung bringt. Wir Deutschen, und ich rede jetzt nicht von euch Patrioten, die sich hier heute versammelt haben, wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Applaus. Und anstatt die nachwachsende Generation mit den großen Wohltätern, den bekannten weltbewegenden Philosophen, den Musikern, den genialen Entdeckern und Erfindern in Berührung zu bringen, von denen wir ja so viele haben, Markus Mohr hat darauf hingewiesen und die Namen stellenweise erwähnt, und es war doch nur eine kleine Gruppe, die er mangels Zeit aufzählen konnte, vielleicht mehr als jedes andere Volk auf dieser Welt, liebe Freunde. Und anstatt unsere Schüler in den Schulen mit dieser Geschichte in Berührung zu bringen, wird die Geschichte, die deutsche Geschichte, mies und lächerlich gemacht. So kann es und darf es nicht weitergehen. Jubel, längerer stehender Applaus, Rufe, Höcke, Höcke. So kann es, so darf es und so wird es nicht weitergehen, liebe Freunde. Es gibt keine moralische Pflicht zur Selbstauflösung. Die gibt es nicht. Zitat Ende. Liane Bettnarz analysierte die Gedanken, die Höcke zur Schuldfrage äußert, treffend. Derlei Gerede ist einer der wichtigsten Topoi der deutschen neuen Rechten, die insoweit oft und gerne auch von einem Schuldkult sprechen und die ganze Nation so zum Opfer einer vermeintlichen Verknechtung durch die Siegermächte bzw. einer Selbstverknechtung machen. In diesem Zusammenhang scheint Höcke mit dieser 180-Grad-Wende in der Erinnerungskultur ein ganz konkretes Ziel zu verfolgen. Sie dient der Vorbereitung der Vertreibung von Millionen von Menschen mit migrantischem Hintergrund aus Deutschland. Und Sellner ist es bis zur Veröffentlichung der Korrektivrecherche gelungen, über die AfD seine Begrifflichkeiten im politischen Diskurs zu etablieren. Aus Abschiebung wird Remigration und aus Integration Assimilierung.